First of all, good evening, everybody. Guten Abend, alle. I would like to express my grateful and honor actually to be attending with you in Marxism 2014. Ich möchte sein Dank und seine, dass es eine Ehre ist, hier zu sein bei Marxism. And by welcoming me in Germany for the third time, actually. It's das dritte Mal, dass in Deutschland begrüßt worden ist. So, what I'm going to give you today is a brief introduction. Eine kurze Einleitung wird heute geben. And talk about details that unfortunately is not mentioned on the high political level in the Western media. Wird Sachen erwähnen, die nicht auf in der hohen politischen Ebene diskutiert werden in den westlichen Medien. Because unfortunately, what all the Western media is always discussing is high level of politics, and they ignore what's going on in everyday life. Weil leider die westlichen Medien diskutieren, was in der hohen Politik stattfindet, und nicht das, was unten im wirklichen Leben stattfindet. My name is Saeed Amira. I'm 22 years old. Saeed Samira, und ist 22 Jahre alt. I came from small Palestinian village that called Nelin. Kommt aus einem kleinen palästinensischen Dorf namens Nelin. And I'm an activist and member of local popular committees that we organize ourselves since almost 10 years now in different locations in West Bank and Gaza Strip. Ist ein Aktivist in den lokalen Volkskomitees, die sie in verschiedenen Orten auf dem Westjordanland organisiert haben über die letzten 10 Jahre. Which has developed especially after the second Intifada. Und diese sind besonders nach dem zweiten Intifada, sie haben sich dann entwickelt. And as you know, as Palestinians, we have been following different forms of strategies of struggle, starting with armed resistance until we reached unarmed resistance. So, wie ihr alle wisst, haben wir verschiedene Strategien des Widerstandes verfolgt, die vom bewaffneten Kampf bis zu dem unbewaffneten Kampf reichen. Although we are people believe that we have the right to resist by all means because we are people under occupation, glauben, dass wir alle Mittel verwenden können für den Widerstand, weil wir ein besetztes Volk sind. But we choose to organize ourselves and our grassroots on a popular resistance which is completely unarmed movement. Aber sie haben gewählt, sich zu organisieren auf einer Basisebene in populären und in Volkskomitees, die unbewaffneten Kampf. As we believe, it is one of the most effective resistance that Palestinians has ever used. Und es ist eine der wirksamsten Widerstandsformen, die Palästinenser jemals benutzt haben. So, I came from this small village that's called Nelin. Kommt von diesem kleinen Dorf Nelin. That locates in the west of Ramallah city. Die westlich von Ramallah ist. Exactly on the borders of 1967 that separates between Israel and West Bank. Gerade an der Grenze von 1967, das Westjordanland von Israel trennt. And my village is located about 27 kilometers to the west of Ramallah city. Und sein Dorf liegt 27 Kilometer westlich von der Stadt Ramallah. Which is located in Area C according to Oslo Accord, which is under Israeli full military control. Und das ist im Gebiet C unter dem Oslo Accord. Das bedeutet ein Gebiet, das unter voller militärischer Kontrolle des israelischen Staates. My village inhabitant, total inhabitant, is about 5,500 people now. Die Bevölkerung beträgt etwa 5,500 zurzeit. And the total land of my village land was about 5,800 hectares. Und das Gesamtgebiet des Dorfes war früher 5,800 Hektar. Most of our lands were grabbed and stolen, and now it's a total of 800 hectares, because most of our lands were grabbed and stolen by building five Israeli colonies, as you can see in these blue colors. So, und die jetzt beträgt es nur 800 Hektar, weil die Mehrheit des Gebietes ist von israelischen Siedlungen geklaut worden, um diese blau gefärbten Siedlungen aufzubauen. Which is also outside of the green line, which is separates between the 67 border, that separates between Israel and West Bank. Diese Siedlungen sind auch außerhalb von dem sogenannten grünen, Linie, die Grenze von 67. Which is also illegal according to international law. Und das ist unter dem internationalen Gesetz illegal. So in 2008, they came again as another strategy to confiscate more of our land to build the Israeli apartheid wall exactly on this area, as you can see. Und 2018 sind sie gekommen, um das Land zu konfiszieren, zu enteignen, um die Mauer zu bauen, die man hier die rote Linie ist, die Trennmauer. Which you can see in all the red color area. Ja, das gesamte rote Farbe ist diese Mauer. And how it is isolating the village in a very difficult way. Und es isoliert das Dorf in einer sehr schwierigen Weise. And as the popular resistance developed around West Bank, it developed in my village as well. Und während Volkswiderstand sich aufgebaut haben, sich entwickelt hat durch das ganze Westjordanland, ist es auch so passiert im Dorf. Where we created our popular committee that is called Ne'elim Popular Committee. Und die haben ihr Volkskomitee gegründet, das Ne'elim Volkskomitee. That is organizing completely unarmed peaceful protest against the wall in cooperation with internationals and Israeli peace activists. Und sie organisieren Widerstand gegen die Mauer, unbewaffneten Widerstand in Zusammenarbeit mit internationalen und auch mit israelischen Friedensaktivisten. I mean, when we were going raising our hands up to the sky, telling them, leave our lands alone. This is not for security reasons. Just leave our lands alone. Als sie unterwegs waren, haben sie ihre Hände hochgehalten und haben gebeten, lasst unsere Ländereien allein. Sie sind nicht für Verteidigung nötig. And then they started to shoot at us directly, and they succeeded to stop the first protest after 5 minutes, without und respect to any peaceful or non-violent or armed or whatsoever. Sie haben angefangen, auf die Menge zu schießen, und die haben den Protest innerhalb von 5 Minuten beenden können, ohne Respekt für die Friedfertigkeit der Menschen, die da protestiert haben. They thought that we got scared and then we will give up. Die haben gedacht, dass sie Angst haben würden und dass sie dann aufgeben würden. But then we started to organize ourselves in the day after. And we started to organize day after day from 9 o'clock in the morning until completely dark. It's dark to put so much pressure on the Israeli bulldozers to stop them from building the wall on our land. Aber vom nächsten Tag an haben sie angefangen, Widerstand zu organisieren, friedlich ab 9 Uhr früh, bis es dunkel wird abends, jeden Tag ständig, um die Bagger aufzuhalten. I mean, when we were going, where we used to go to put our bodies under the bulldozers, till them kill us before we confiscate our land. Sie haben ihre Körper benutzt, um die vor den oder unter den Baggern zu stellen, so dass sie überrollt werden müssen, wenn die Israelis das Land benutzen wollten. And as they got annoyed from our movement and from our pressure, and because it's also as a non-violent movement, they couldn't do anything about it to stop us, because they don't have any legitimacy to justify their crimes if they're going to do anything. Ja, und sie waren verärgert darüber, aber sie könnten... Sie hatten keine Legitimation, um ihre Straftaten zu rechtfertigen. They started to suppress our struggle with unbearable violence level. Sie haben versucht, den Widerstand mit einem unerträglichen Niveau von Gewalt zu niederschlagen. To drive us away from maintaining our unarmed and non-violent manner. Die wollten sie vertreiben von der der Strategie des gewaltlosen Widerstandes. Starting with different strategies, starting with imposing curfew in the village. Zuerst haben sie Ausgangssperre auf dem Dorf verhängt. And you know what this curfew mean? Wisst ihr, was curfew bedeutet? They used to come in the middle of the morning when people are asleep, start to shoot some grenades everywhere to make everybody wake up and Und stop. Die sind früh gekommen, als die Leute immer noch im Schlaf waren, und haben angefangen, Granaten zu schießen, um die Leute wach zu machen. And speaking the speakers of the military jeeps tell the people that you are not allowed to leave your houses. Und die haben dann durch die Lautsprecher von den militärischen Wagen angekündigt, dass die Leute nicht ihre Häuser verlassen dürfen. And everybody leave, you will be shot or arrested. Und wenn man das Haus verlässt, wird man erschossen oder verhaftet. But this lasted for 4 days and it didn't work with them and they continued with another strategies. Aber das hat nur 4 Tage gedauert, das hat nicht funktioniert und die haben eine neue Strategie. Starting with killing people. Die haben angefangen, Leute zu töten. Where they killed the first child, who was 10 years old, and Ahmad Musa in his head with a live bullet. Sie haben das erste Kind, Ahmad Musa, der 10 Jahre alt ist, sie haben ihn im Kopf erschossen. In the 29th of July 2008. Das war am 29. Juli 2008. And at that time I was about 16 years old and half. Und zu dem Zeitpunkt war etwa 16 Jahre alt. And Ahmed was just shot 1 meter away from me. Und Ahmed wurde erschossen etwa 1 Meter von ihm entfernt. And when I tried to carry him to send him to the ambulance, his brain filled from his head because the life blew off his head. Und als versucht hat, Ahmed zum Krankenwagen zu tragen, ist sein Hirn aus dem Kopf gefallen, weil sie den Kopf abgeschossen hat. And then they shot Yusuf Amira, my cousin. Dann 17 haben years sie old. Haben sie Yusuf Amira, sein Cousin, der 17 Jahre alt, haben sie ihn erschossen. 4 days later. 4 Tage später. And then Arafat Khawaja was 22 years old in December 2008. Und dann Arafat Khawaja, der 22 Jahre alt, in 2008. And then Muhammad Khawaja was 18 years old in the forehead in 2008 in December as well. Sie haben auch Muhammad Khawaja auch 18 Jahre alt auch 2008 im Stirn erschossen. And Aqil Srour was 36 years old with a bullet in his heart in the 5th of June 2009. Und Aqil Srour 36 Jahre alt mit einem Schuss ins Herz. Am 8. Juni 2009. To make us feel depressed and scared, because they kill people, and if we continue, they will continue killing people. Es war ein Versuch, die Leute zu verängstigen, weil sie Leute getötet haben. But for us, they don't know that this is a decisive thing to continue our struggle. Aber sie wussten nicht, dass dadurch sie ermutigt haben, ihren Kampf weiterzuführen. This is not a choice, because we already lost most of our land. Es gibt keine Wahl, weil sie schon die Mehrheit ihres Landes verloren hat. Which is our sources of living as farmers. Das ist die Quelle für das Leben als Bauern. And by having no more lands, we will not be able to have any capability of living. Und wenn es kein Land mehr gibt, dann können sie nicht leben. So as we continued with wages of nitrates and arrested to arrest the people in the village. Dann die nächste Schritt war, sie haben Nachtüberfälle organisiert, um Leute zu verhaften in Dorf. Where since 2008 until now, they arrested about 470 people. Seit 2008 bis jetzt haben sie insgesamt 470 Leute verhaftet. Most of their ages are from 9 years old until 55 years old. Und die meisten sind sie zwischen 9 Jahre alt und 55. But mainly children. Aber hauptsächlich Kinder. And here is the important thing that everybody should be aware of. Und hier ist die wichtige Sache, die alle Leute wissen sollen. Which is according to Israeli law, Palestinian children are considered to be adults at age of 12 years old. Nach dem israelischen Gesetz werden Kinder werden als Erwachsene behandelt ab 12 Jahre alt. But Israeli children are considered to be adults at age of 18 years old. Aber israelische Kinder werden erst mit 18 als Erwachsene behandelt. Even though they arrested a lot of kids who are under 12 years old from the village. Auch wenn es viele Kinder, die unter 12 Jahre alt sind, als dann dort die Verhaftung erwiesen. I was also one of those who got arrested. I got arrested when I was 17 years old. Er wurde auch verhaftet. Er wurde verhaftet, als er 17 Jahre alt war. Doing my last year in the school, which is decisive year in our system of the study, that all your future depends on this year. Es war während sein letztes Schuljahr. Das ist das Schuljahr, wo die ganze Zukunft davon abhängt. And my arrest came as a way of destroying my future, as also a punishment for my father, who was one of the organizers of these protests. Und es sollte seine Zukunft zerstören. Und es war auch eine Strafe für seinen Vater, der einer der Organisatoren der Proteste. Who was arrested also later, who was arrested three times, the last time was spent for 1 year. Sein Vater ist dreimal verhaftet worden, das letzte Mal war er ein Jahr lang. And charge us with incitement and joining illegal protests. Und sie werden wird ihnen vorgeworfen, Aufstachelung, weil sie diese Proteste organisieren. Which is completely ridiculous, because how come they are stealing our lands? On the other hand, they want us to go take permissions from them to protest. Und das ist ein Widerspruch, weil auf der einen Seite wollen sie das Land klauen und auf der anderen Seite wollen sie, dass wir eine Genehmigung für die Proteste. And they started to fire at people from through different new types of weapons without any mercy or any paying attention to our respect of human life. Sie haben angefangen, verschiedene Waffen zu benutzen, um die Leute anzuschauen, ohne Gnade und ohne Respekt für das menschliche Leben. Despite our continuously, and they saw that we didn't give up, and they started to put blockades for whole years since 2009. Seit 2009 haben sie angefangen, Blockaden einzuführen. To prevent internationals and Israeli peace activists and media from joining us. Dass diese Blockaden sollen verhindern, dass die Internationalen, die Friedensaktivisten und israelische Friedensaktivisten sich an den Protesten beteiligen können. And they started und auch die Medien. And they started to bring the snipers, the soldiers inside the village with a new unit of army that called snipers. Und die haben eine neue Militäreinheit ins Dorf gebracht, die Heckenschützen heißen. With a new kind of life ammunition that called 0.22 caliber, which explodes in the body when it touches the body. Und sie benutzen eine neue Art von Munition, diese 0.22, die explodieren im Körper, wenn sie den Körper berühren. And this kind of live ammunition is not only illegal by international law, it is also illegal by Israeli law, but even though they use it against us. Und diese Art von Munition ist nicht nur verboten unter dem internationalen Recht, es ist auch unter israelisches Recht verboten, aber trotzdem benutzen sie es gegen die Palästinenser. Where there is over 58 people got shot with this kind of live ammunition in different places in their bodies. Und es gibt 58 Leute, sind verletzt worden, sind in verschiedenen Teilen des Körpers durch diese Munition. Which was body problems for them for life, so that they cannot join any protest anymore. Diese verursachen Schäden, die lebenslänglich dauern und verhindern, dass die Leute weiter an den Protesten teilnehmen. And this kind of tear gas that called the rocket tear gas, which is created from iron. Und es gibt auch diese Tränengas, die Raketentränengas heißt, die Patronen sind aus Eisen. Which goes for more than 500 meters, you cannot see it and you cannot hear the voice of it. Es fliegt 500 Meter und man kann es nicht sehen oder hören. And the mission of the creation of this tear gas is to break walls. I mean, if you shoot it at the wall, it will break it. Und der Zweck von dieser Munition ist, durch Mauer zu brechen. Two people got shot in this with this kind of live ammunition in their faces, and they lost the jaw. Zwei Leute sind ins Gesicht angeschossen worden, und sie haben ihr Kiefer verloren. And 8 people were shot in their hands and feet, and they're broken. Their hands und 8 Leute wurden in den Händen bzw. Füße damit verletzt und haben die Benutzung davon verloren. And they shoot it at our houses to make it go inside the house, and there is many houses were burned, and there is 8 women were miscarried as a result of inhaling this gas. So die schießen auch diese Patronen gegen die Häuser und acht Frauen haben eine Missgeburt haben wegen der Inhalation von diesem Reizgas. But despite this, the people continued with more determination and we succeeded to reach the wall. Trotzdem haben die Leute weitergemacht mit mehr Determination, Entschlossenheit. Und es ist ihnen gelungen, die Mauer zu erreichen. And we succeeded to tear down this wall. Und die ist ihnen gelungen, die Mauer niederzureißen. To show them that we are people with a strong will and determination. Um zu zeigen, dass die Menschen sind mit einem starken Willen und Entschlossenheit. And just like that, there is no wall that ever worked all over the world. Und es gibt keine Mauer, die überall in der Welt so funktioniert. Even the wall of Berlin has fallen, and this wall will fall. Und auch die Mauer in Berlin ist gefallen, und diese Mauer wird auch fallen. And at the same time, in this picture, you can see this colony, which is called Kiryat Sefer. Man kann hier diese Siedlung für Zephyr heißt. Which was established in my village in 1997. Und diese Siedlung wurde 1997 im Dorf gegründet. And the total inhabitant of this colony in 2005 was about 43,000 settlers. Und in dieser Siedlung waren 43,000 Siedler. In 2005 waren 43,000 Siedler in der Siedlung. And nowadays, in 2013, the total inhabitant of this colony is 56,000 Siedler. Und jetzt sind es 56,000 Siedler. On the other hand, my village used to be in the past with 12,000 inhabitants. Auf der anderen Seite, sein Dorf war früher, hatte 12,000 Einwohner. And now we're just 5,500 people. Und jetzt sind sie nur 5,500. And this was the second time we succeeded to tear down the wall with a carjack. Und das war das zweite Mal, dass sie die Mauer niedergerissen haben mit einem Auto Hebel. And now the building of the wall has been completed, where you can see that it's not just wall, it's three walls nowadays. Und jetzt ist die Mauer vollendet. Es ist nicht eine Mauer, sondern drei Schichten. To make us feel depressed, because now there's electronic fence, there is concrete wall, and there is barbed wire. So es gibt zuerst ein elektrischer Zaun, dann aus Beton und dann danach gibt es Stacheldraht. And now they also connected the concrete bases with each other to make it not possible to be pushed again. Und sie haben die auch alle miteinander verbunden, so dass es nicht möglich ist, einfach ein Teil niederzureißen. And the wall has been completed on this side. Und es ist auch die Seite, die er gekennzeichnet, vollendet. And they started to expand these colonies on our land on this area. Und sie haben die Kolonien da oben, die Siedlung da oben ausgedehnt auf dem Land des Dorfes. And as you can see, this land is still not confiscated yet, but we are not allowed to be there. Man kann sehen, dass dieses Land, die er gekennzeichnet, noch nicht konfisziert worden ist. Aber sie dürfen nicht darauf. Because it's considered as closed military area. Weil es als geschlossenes Militärgebiet betrachtet wird. So, when we started to protest here, they told us to go to the Israeli military court. Und als sie angefangen haben, da ist es ihnen erzählt worden, dass sie zum israelischen Militärgericht gehen sollten. And when we went to the court, they told us that this land is confiscated according to the Ottoman Empire law. Und die haben gesagt, dass dieses Land konfisziert worden ist im Gericht, haben sie das gesagt, laut dem alten Gesetz des Osmanischen Reiches. Which says, any land is not farmed for 4 years, then the authority have the right to take it. Und dieses Gesetz sagt, dass wenn das Land nicht bearbeitet, bebaut wird für 4 Jahre, dann können die Behörden es konfizieren. But how come we can farm our land when it's closed military area and you won't go there, you will be arrested or shot? And, aber wie können wir unser Land bebauen, wenn es ein geschlossenes Militärgebiet ist und wenn wir darauf gehen, werden wir angeschossen. So these are the latest expansions of Mieli colony, which even stole the name of my village. That is. Und hier ist die neueste Ausdehnung von einem Siedlung, es heißt Nili. Die haben den Namen des Dorfes geklaut. And this is with Kreatsiye Firkoleni that I showed you before. And das ist die andere, das Bild davor war die Siedlung, eine nähere Abbildung von der Siedlung, die er früher gezeigt hat. This is an Israeli tunnel they are building in my village nowadays. Here is ein israelischer Tunnel, die sie im Dorf jetzt bauen. Which confiscates 8 hectares. It's going to confiscate 8 hectares. Es wird 8 Hektar konfiszieren. By the end of the building, the entrance of the village will be controlled by an Israeli gate. Am Ende der Bauzeit wird der Eingang zum Dorf von einem israelischen Tor kontrolliert. Opening at 6 o'clock in the morning and close at 6 o'clock in the evening. Es wird 6 Uhr früh öffnen und wird 18 Uhr zugemacht. Or even at the mood of the soldiers. Oder nach Laune der Soldaten. Which will isolate us in more small cantons. Und es wird die Bewohner in mehreren kleinen Kantonen isolieren. Which is another way to force us to leave. Und das ist eine andere Weise, wie sie versuchen, die Leute zu zwingen, ihre Dörfer zu verlassen. And the settlers started to attack us by burning our olive trees. Die Siedler haben angefangen, die Bewohner anzugreifen, indem sie die Olivenbäume, Ölbäume niederbrennen. And even the ones which is in the other side of the wall. So in July 2013, die auf der anderen Seite der Mauer liegen. In July 2013, they burned over 1,500 olive trees. Juli 2013 haben sie über 500 Olivenbäume niedergebrannt. But in general, they burned more than around 3,250 olive trees. Aber im Allgemeinen haben sie über 3,250 the village used to be as we have two industries of olive oil industry in the village. Es gibt zwei Industrien im Dorf, Olivenöl. And now we are importing olive oil instead of exporting. Und jetzt müssen sie Olivenöl importieren statt sie zu exportieren. But despite this, despite that, our protests continued. Aber trotzdem sind die Proteste weitergeführt worden. And through the control that they started since October 2013 to blockade the village. Sie haben angefangen im Oktober 2013 das Dorf zu blockieren. Blockieren, yeah. And they started to raid every house that has a camera and every shop that has a camera. Und sie haben Razzien gemacht in jedem Haus mit und jedem Laden mit einem Kamera. Because our cameras is our weapon. Weil die Kameras sind die Waffen, die that film and expose the Israeli behavior and violations against us. Die filmen und dann enthüllen die israelische Straftaten gegen die Bevölkerung. And they started, and now they arrested 4 photographers who are volunteering in the village, the guys who film. Sie haben 4 Fotografen, freiwillige Fotografen, verhaftet. And they started to use our village for their own training. They set up camps in our fields and they started to use us for training, our und bodies and sie our haben people. Angefangen, das Dorf und die Bewohner für ihre Trainingsmaßnahmen zu benutzen. And make mess in the village and they burned and destroyed here the electricity supply to the village. Sie haben unter anderem zum Beispiel der Stromversorgung für das Dorf verbrannt, niedergebrannt. And even the shops, the doors of the shops to take the cameras over. Und die haben auch die Kameras von den Läden entfernt, sie haben die Türen eingebrochen. And last Friday they started with a new strategy. Und letzten Freitag fingen sie an mit einer neuen Strategie. It was the anniversary of the start of our popular resistance movement. Es war der Jahrestag von dem Anfang des Volkswiderstandes. And when we went in our protest, they started to fire live ammunition at the protesters. Und als sie im Protest gingen, haben sie angefangen, scharfe Munition zu schießen gegen die Proteste. 3 people were injured. 3 Leute wurden verletzt. 2 managed to get away. 2 haben es geschafft zu entkommen. And the third person was my uncle, who was shot on his feet. Und der dritte Person war sein Onkel, der im Fuß geschossen wurde. They shot him and they captured him and they start to beat him and they took him to prison while he's injured. Und sie haben ihn geschossen, dann haben sie ihn zusammengeschlagen und sie haben ihn dann ins Gefängnis gebracht, obwohl er verwundet war. Because since 7 years already we are still going despite all the challenges and the suppression of Israel. Weil seit 7 Jahren kämpfen wir weiter, aber trotz der Unterdrückung und so weiter von den Israelis. To show them that no matter what they are doing, that we will continue with our resistance. Um ihnen zu zeigen, dass egal was passiert, werden sie mit dem Widerstand weitermachen. And because as Palestinians resisting on the ground, we believe. Weil als Palästinenser, die auf dem auf der Basis kämpfen, that together with the international community we can end this and always going on in the daily life in Palestine now. Die glauben, dass es möglich ist, zusammen mit dem internationalen Friedensbewegung diese Situation zu beenden. Just as the international community could help to end the apartheid system of South Africa, which has many similarities to our situation nowadays. Genau wie die internationale Gemeinschaft es geschafft hat, zu helfen, das Apartheid-Regime Südafrika zu beenden. Dieses Regime hatte große Ähnlichkeiten mit der Situation, vor dem sie stehen. And I think I will need time for discussions, because we don't have much time. Thank you very much. Jetzt wird Zeit für die Diskussion. So, danke schön recht herzlich. Thank you very much for your contributions.